SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Freitag oben, 14. Oktober. Und im grossen Schritt näher mal am Wochenende. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus. Ich bin der Mental X und ich bin zuständig am Freitag oben, dass die elektronische urbane Clubmusik auf dem Sender hier nicht zu kurz kommt. Heute zu oben hat er fantastische, brandneue Tunes mitgebracht. Unter anderem von Eagles and Butterflies, denn der spanische Techno-Poet der Henry Seis hat wieder einmal was Neues mit an den Start. Und auch aus Down Under, genauer gesagt aus Melbourne, kommt extrem coole Techno-Sound, nämlich vom Jamie Stevens. Anfangen die wir gerade mit dem Spanier, mit dem Luis Junior, und das ist ein tekter Moment. Schön, reise mit, viel Spass. Zwei Wochen hat er als Featured Act von der Woche der junge Holländer, der Reinier Solfeld, vorgestellt. Er ist so das neueste Zugpferd im Stall rings um der Oliver Kolecki und seinem Label Stil for Talent. Und wirklich, sein Album ist wirklich unglaublich. Mega City Servant heisst das Album. Und wirklich wöchentlich entdecke ich wieder einen Track, wo ich finde, ah, der hat aber auch was. Und genau da haben wir so einen. Das ist eine Kooperation mit der Sängerin, mit der Carrie Golden. Das sind Things We Might Have Said. Balance, is it here or is it there? shake my head. I shake my head. Man im Australien Jamie Stevens loben. Er hat wirklich einen kompletten Knall. Warum? Mal abgesehen davon, dass er wirklich eine monströse Diskografie schon seit über 15 Jahren angelegt hat, unter anderem mit seinem Techno-Projekt Infusion, gehört der Jamie Stevens ein bisschen zu der Enfant terrible von der Techno-Szene. Das heisst, sobald er einen Remix macht, zum Beispiel jetzt von einem extrem monotonen Techno-Track, musst du einfach gewusst haben, er packt ihn einfach gegenteilig komplett voll mit Melodien. Da ist jetzt gerade das Gegenteil. Fall der Fall. Der Jeremy Orland, der hat ja letztes Jahr brilliert mit seiner Tiger-EP. Jetzt hat man gefunden, okay, das Original ist schon dermaßen erfolgreich gesehen. Jetzt sollte man die EP noch remixen lassen. Ist zum Jamie Stevens gegangen und er reduziert es wirklich aufs absolute Minimum. Sprich nur noch Groove und Sexiness. Ein Hammer-Track, ihr findet den Jeremy Orlando und zwar mit Tiger im Jamie Stevens Remix. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. klassischer elektronischer Clubmusik entspannt ins Wochenende auf SRF 4. Du, das ist ein Mentlix und ich kann mir keinen besseren Track vorstellen als einer vom spanischen Technopoet Henry Saiz. Gut, der Henry Saiz aus Madrid ist sehr exzentrisch, manchmal sogar schon ziemlich durchgeknallt. Aber seine Tracks haben eine Substanz, vor allem eben auch, wenn er Remixes macht und auch wie der Track vorher. Von Jamie Stevens hat auch einen Remix gemacht für den Jeremy Orlando. Da ist der Track Roots, das ist der Henry Saiz Remix. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Show, der Podcast und die Playlisten und alles, was du brauchst für ein tolles Partywochenende, findest du auf srf.ch/mentlex. Mental X. beim DJ Sascha seinem Label Last Night on Earth. Angefangen hat sie mal als ein Trans-Label. Naja, Trans in Anführungs- und Schlusszeichen. Vor ein paar Jahren hat es dann so ein richtig Deep und Tech House bewegt und gerade so in den letzten paar Monaten ist wieder so ein richtig Space gegangen. Das hier ist brandneue Release auf Last Night on Earth und diesmal in richtig Techno. Wer dahinter steckt? Naja gut, ein Techno-Meister par excellence, nämlich der Mark Romboy, der auch erst kürzlich auf Bedrock brilliert, zusammen mit dem Rüde Hagelstein. Das ist der Mark Romboy mit der Voyager auf Last Night on Earth. We'll be right back. Was für ein Trip, was für ein sensationeller Track. Es ist neu und das ist die neue Scheibe von Audio Glider. Sie heisst Keine Ahnung. Aber wenn ich es herausfinde, tue ich es auf Playlist. Und Playlist bekommst du gerade nach der Sendung auf srf.ch/manflix. Gerade nach der Sendung, eine Stunde später, bekommst du auch die heutige Sendung als Podcast gratis zum Downloaden. Und du weisst es ja, mein Podcast bekommst du natürlich auch auf iTunes und zwar for free. Yeah. entdeckt und gefördert ist der Jonas Saalbach geworden vom deutschen Label-Owner und Produzent vom Sole. Natürlich auf seinem Parkett-Label. Aber inzwischen tut der Jonas Saalbach äußerst erfolgreich, und zwar international, seine Tracks releasen. Das ist seine brandneue Scheibe auf Noir Music und heissen tut sie Soul. Es ist kurz nach der 8. Du hörst SRF 4, ich bin der Mentlix. Und das ist Mentlix Electronic. 3 Stunden Urban Underground Club Music und Hintergrundinfos, Playlist und Podcast bekommst du auf srf.ch/Mentlix. SRF Virus Essential Tune. Dein Name klingt extrem kitschig. Oder würdest du dich als DJ oder Produzent Eagles and Butterflies nennen? Seine Tracks jedoch, die sind immer extrem mad. Und zwar durchaus im positiven Sinn gemeint. Eagles and Butterflies produziert Techno im weitesten Sinn. Gut, zwischendurch gibt es auch mal etwas Hausigeres, wobei seine Sounds sind immer extrem undefinierbar, orientieren sich aber ganz klar am Detroit Techno. Naja gut, liegt nicht allzu weit weg, ist zumindest auf dem gleichen Kontinent, weil Eagles and Butterflies kommt ja bekannt aus Los Angeles. Jetzt hat er eine neue EP am Start. Experiments heisst das, unterteilt in Experiment A, B, C und D. Und für mich eins der Highlights von der EP ist eben C. Experiment C, das sind Eagles and Butterflies aus Los Angeles. Meine natürlich nicht die ganzen Hartwell- und David Guetta-Geschichten. Nein, Musik richtig, die sich entwickelt hat, man sagt so 1992 in England. Laut Wikipedia soll die allererste Progressive House-Scheibe von Leftfield gekommen sein, nämlich der legendäre Song of Life. Gut, das Genre hat sich dann halt immer weiter und weiter entwickelt und gehört inzwischen so zu den Hauptschubladen. Neben Techno, House, Trance ist auch Progressive House also eins der stärkst vertretenen in der Underground-Club-Musik. Und wo bekommst du zum Beispiel genau morgensättigen Sound? Ich würde meinen, ja, eventuell in Zürich in der Härterei, nämlich Tube und Bergo sind dort und die spielen so alle Genres von der House-Music. Das kann anfangen von absolutem Deep House über Tech House bis eben Progressive House. Was sonst noch so passiert, vor allem eben morgen im Club Land Schweiz, das fährst du in gut 40 Minuten hier auf SRF Virus in meinen Club Selections. We'll be right back. ist auch gut. Also, ich mag den Herbst unglaublich gern. Dementsprechend kann man natürlich wieder sehr warme, harmonische Tracks spielen. Und für mich im Moment, oder inzwischen schon seit bald 2 Monaten, einer von den Tracks respektive Remixes vom Jahr 2016. Das Original ist von Netsun und East Cafe Lifetime. Und der Inder, The Color Ray, hat hier Hand angelegt. Der Track wird ihn unsterblich machen. Zumindest hier bei mir in der Mental-Shake-Playliste. Es gibt natürlich noch optionell, du gehst dich bewegen und hier gibt es natürlich partytechnisches einiges das Wochenende. Wo was genau passiert, das erfährst du in meiner kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Morgen oben in Zürich ist die Härterei und die wiederum haben Tube und Berg eingeladen. Die reiten im Moment ja auf einer riesigen Erfolgswelle, genau so. Und zwar vor allem mit ihren Haussachen. Jetzt ist es aber so, Tube und Berg produzieren nicht nur den klassischen Disco-House-Sound, sondern sie gehen stellenweise extrem deep, sprich Deep House, gehen aber auch dann noch zwischendurch machen sie einen Abstecher in Richtung Techno. Also Tube und Berg, morgen oben in Zürich in der Härterei. Im Hype heisst es Marvin und Guy. Ein französisches Progressive House Duo, morgen oben im Hype. Ich liebe ihre Platte, vor allem ihre Remixes spiele ich hier sehr, sehr regelmässig. Während im Kaufleuten bekommst du sehr experimentelle Techno-Sounds, unter anderem mit dem Roman Flügel und dem John Talabot. Möchtest du eher dann in Luzern in Ausgang morgens oben, dann gehst du vielleicht am besten ins Rock, wieder einmal mehr Collective Turmstrasse haben die am Start, während in Basels Borderline ist und die setzen auf einen Kult-Live-Act, nämlich der dritte Raum. Unterstützung kriegt auch vom französischen Technomeister, nämlich Boracles. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, da kommst du auf srf.ch/mentalx. Dort bekommst du auch den Podcast, eine Playliste und meinen Podcast in einer recht guten Audioqualität kannst du natürlich auch hier oben noch gratis downloaden auf iTunes. Einfach mentalx eingeben und schon hast du mich gefunden. Von Hosentasche unterwegs, halt die ganze Woche elektronische Clubmusik. Das ist Color Ray Remix mit Lifetime. Göttlich. thinking it out. Shaking it out. Shaking it out. Shaking it out. Shaking it out like you're over the tree. And nobody knows what you start to see. Shaking it out like you're over the tree. And nobody knows what you start to see. Shaking it out like you're over the tree. Trip wir die letzten 2,5 Stunden schon wieder hinter uns haben, oder? Irgendwo angefangen mit sehr melancholischem Deep House Sound. Weiter sind wir gegangen zu New Disco Sachen mit der neuen Henry Size. Dann natürlich die sehr techhausigen Sachen von Eagles and Butterflies. Und jetzt sind wir bei Techno angelangt. Black Gummy heisst das Teil, The Descent. So heisst der Track, Label, keine Ahnung. Aber früher oder später werden wir es herausfinden. Hast du erst einen Sport eingeschaltet? Kein Problem. Die Sendung bekommst du in einer Stunde als Podcast. Gratis Download auf srf.ch/mentlex. Oh.

Episode Mental X Electronic ohne nicht Minimum ein Shake-Klassiker. Na gut, muss ich dazu sagen, die Sendung gibt es jetzt auch schon über 16 Jahre. Dementsprechend hat sich natürlich ein paar monströse Club-Hits hier angesammelt. Und für mich einer der grössten Remixes, der je von James LaBelle Track gemacht worden ist. James LaBelle, Drum and Bass DJ, der sehr renommiert war, vor allem in den 90er Jahren in Großbritannien, hat ein eigenes Label namens Movax Music. Und zurzeit ist er ja so ein bisschen am Umexperimentieren zusammen mit dem Charlie May, ebenfalls ein sehr renommierter Produzent und DJ. Das hier ist ein absoluter Klassiker, das ist Uncle mit Heaven im Dio Remix.

Sun, so heisst der Techno- und Minimal-House-DJ. Und ja, du hast richtig verstanden, seine EP, es sind 4 Tracks. 3 davon, die kannst du absolut vernachlässigen. Und dann als Closer, dann so einen monströsen Trancer. Fantastisch. Ich hoffe, du hast Freude gehabt an der heutigen 3-stündigen Reise mit Sounds unter anderem von Eagles and Butterflies, von Henry Size und. Playlist oder Podcast bekommst du gerade nach der Sendung in guter Stunde auf srf.ch/mentalix. Selbstverständlich auch auf iTunes. Wir hören uns nicht am nächsten Freitag, ich bin in der Ferien, aber in 2 Wochen bin ich wieder für dich live im Studio, aber kein Bammel. Du musst natürlich auch nicht am nächsten Freitag ohne elektronische Musik ins Wochenende starten. Ich spiele nochmal mein Sommer-Special Mentalix live in Paris, einfach dann am 7. bis am 10. zu oben hier auf SRF Vios. Jetzt sage ich, Gang in Ausgang, hab ein schönes Wochenende und bis gleich und gute Nacht. Ciao, ciao. We'll